man kann es leise stellen. Und ist übertragen, wenn das auf grün ist, ist man dann schon, überträgt man schon, auf rot nicht? Auf rot überträgt man. Also wenn es grün angezeigt ist, überträgst du nicht. Ja.